Erster Jesus ging zu einem wichtigen Pharisäer zum Essen. Es war Sabbat. Die Leute dort haben Jesus beobachtet. Zweiter, ein Mann mit Wasser im Körper kam zu Jesus. Dritter, Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, darf man am Sabbat heilen oder nicht? Vierter, aber sie sagten nichts. Jesus berührte den Mann, machte ihn gesund und schickte ihn weg. Fünfter, Jesus sagte zu ihnen, wenn euer Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, holt ihr ihn doch auch am Sabbat heraus, oder? Sechster, sie konnten darauf nichts antworten. Siebter, Jesus sah, wie die Gäste die besten Plätze suchten. Er erzählte ihnen eine Geschichte, Achter, wenn dich jemand zur Hochzeit einlädt, setz dich nicht auf den besten Platz. Vielleicht kommt ein wichtigerer Gast. Neunter, dann kommt der Gastgeber und sagt, gib diesem Gast deinen Platz. Dann musst du dich beschämt auf den letzten Platz setzen. Zehnter, geh lieber zum letzten Platz. Wenn der Gastgeber kommt, sagt er, mein Freund, komm weiter nach vorne. Dann ehren dich alle Gäste. Elfter, wer sich wichtig macht, wird klein gemacht. Wer sich klein macht, wird wichtig gemacht. Zwölfter, Jesus sagte zu dem Gastgeber, wenn du ein Essen machst, lade nicht nur deine Freunde und Familie ein. Sie laden dich sonst auch wieder ein. Dann bekommst du etwas zurück. Dreizehnter, lade arme, kranke und blinde Leute ein. Vierzehnter, dann bist du glücklich. Sie können dir nichts zurückgeben. Aber Gott wird es dir geben, wenn die guten Menschen auferstehen. Fünfzehnter, ein Gast hörte das und sagte, glücklich ist, wer im Reich Gottes ist. Sechzehnter, Jesus sagte, ein Mann machte ein großes Fest und lud viele Leute ein. Siebzehnter, als das Essen fertig war, schickte er seinen Diener. Der Diener sollte den Gästen sagen, kommt, das Essen ist fertig. Achtzehnter, aber alle sagten ab. Der Erste sagte, ich habe ein Feld gekauft. Ich muss es sehen. Bitte entschuldige mich. Neunzehnter, ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsen gekauft. Ich muss sie prüfen. Bitte entschuldige mich. Zwanzigster, ein anderer sagte, ich habe geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Einundzwanzigster, der Diener erzählte das seinem Herrn. Der Herr wurde wütend und sagte, geh schnell in die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die armen, kranken und blinden Leute her. 22. Der Diener sagte, Herr, ich habe es getan. Aber es ist noch Platz. 23. Der Herr sagte, geh zu den Wegen und Zäunen. Bitte die Leute, hereinzukommen. Mein Haus soll voll werden. 24. Denn ich sage euch, keiner von den ersten Gästen wird mein Essen bekommen. 25. Viele Leute gingen mit Jesus. Er drehte sich um und sagte zu ihnen, 26. Wenn jemand zu mir kommt, muss er mich wichtiger finden als seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Freund sein. 27. Wer sein Kreuz nicht trägt und mir nicht folgt, kann nicht mein Freund sein. 28. Wenn jemand einen Turm bauen will, setzt er sich zuerst hin und rechnet. Er muss wissen, ob er genug Geld hat. 29. Sonst fängt er an zu bauen, kann aber nicht fertig werden. Dann lachen ihn alle aus. 30. Sie sagen, dieser Mann hat angefangen zu bauen, aber er konnte es nicht fertig machen. 31. Oder ein König will gegen einen anderen König kämpfen. Er überlegt zuerst, kann ich mit 10.000 Soldaten gegen 20.000 Soldaten gewinnen? 32. Wenn nicht, schickt er Boten. Er bittet den anderen König um Frieden. 33. So ist es auch bei euch. Wer nicht alles aufgibt, was er hat, kann nicht mein Freund sein. 34. Salz ist gut. Aber wenn das Salz schlecht wird, kann man es nicht mehr gebrauchen. 35. Es ist nicht gut für das Land und nicht für den Mist. Man wirft es weg. Wer Ohren hat, soll zuhören.